die Kritik am Zins als Sackgasse der Kapitalismuskritik. Wenn man sich die aktuelle Krise anguckt, manche sagen ja, sie wäre schon wieder um auch, dann fällt schon auf, an der Art und Weise, wie über die Krise geredet wird, kann man schon Rückschlüsse ziehen, wie jemand ökonomisch denkt oder sich irgendwie einordnet. Vielleicht weiß er es nicht. Wenn man von der Finanzkrise redet, die jetzt auf die Realwirtschaft, ich sage das mal in Anführungsstrichen, zurückschlägt, dann hat man eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Grund dieser Krise. Man sieht es nämlich im Finanzsektor an, im Finanzkapital, und jetzt wirkt sie sich auf die Realwirtschaft aus. Das findet man in Verdi-Broschüren, das findet man in der Zeitung, das findet man so in der Debatte, die man mit Leuten führt. Da zeigt schon der Name meines Erachtens ein Stück das Problem, weil man kann sie auch anders nennen. Man könnte sagen, es ist erstmal eine Wirtschaftskrise. Man könnte sagen, es ist zum Beispiel eine Überakkumulationskrise, wie das zum Beispiel der Karl-Heinz Roth macht, dessen Krisenanalyse man insgesamt nicht teilen muss. Aber da wäre die These, diese Krise ist seit langem angelegt in der kapitalistischen Produktion, die eine Überakkumulation produziert hat. Und in der Finanzkrise, wie sie da jetzt vor 2 Jahren dann augenscheinlich wurde, erscheint sie erstmal nur an der Oberfläche. Das ist eine ganz andere Vorstellung von Krise, wie die zu sagen, das ist eben diese Finanzblase, womöglich die Gier der Manager oder so. Über sowas brauche ich, denke ich, brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Natürlich sind die auch gierig, aber das ist sozusagen ein Moment ihrer Funktion innerhalb dieses Systems. Das ist auch die Gier des Kapitals selbst, die sie da verkörpern, und nicht irgendwie jetzt eine schlechte Charaktereigenschaft, die ja auch uninteressant wäre. Was ich heute Abend machen will, ist nicht jetzt diesen Charakter dieser Krise irgendwie größer diskutieren, wie jetzt empirisch das war oder so, sondern wir wollten ja heute Abend mal gucken, wie sieht's denn aus mit dieser Erklärungsform, der Finanzsektor ist das eigentliche Problem und darin eben speziell der Zins. Wie kann man das diskutieren als das Problem, und welche Lösungen impliziert das, wenn man das für das zentrale Problem der Krise hält? Also das Problem würde dann so aussehen, der Finanzsektor ist eigentlich unser Problem. Würde es den so nicht geben, würde es diese Finanzblasen nicht geben, dann könnte die Realwirtschaft ordentlich arbeiten. Dann hätte das Geld wieder seine, in Anführungsstrichen, natürliche Funktionen, nur Tauschmittel zu sein, und dieser ganze, wie sagen Sie, wieder natürliche Zwang zur Akkumulation, den man nur am Zins festmacht, den hätten wir dann nicht mehr. Das ist ja so eine Vorstellung, die meines Erachtens auch weit verbreitet ist. Ich würde sagen, es gibt 2 Varianten, damit umgehen zu können. Die eine ist, da könnte man jetzt eine Linie ziehen, von Keynes, John Maynard Keynes, zurück zu Gesell, Silvio Gesell, und von Silvio Gesell zu Pierre-Joseph Proudhon. Ich würde es gerne heute an dem Silvio Gesell festmachen und nur ein paar Anmerkungen zu Proudhon machen. Zu dem Keynes braucht man gar nicht viel zu sagen. Der Keynes hat sich in seiner langfristigen Perspektive auf Ökonomie auf den Silvio Gesell bezogen, explizit, hat gesagt, das ist der Mann, das ist mein Mann, das ist der Ökonom, der hat das vorgedacht mit ein paar kleinen Mängeln, aber der hat das gedacht, was meine Utopie ist, der langsame Tod des Rentiers. In der General Theory hinten bei dem Keynes steht das alles so drin. Eine Realwirtschaft, die ohne die Kreditsphäre auskommt. Und das kann man anhand von dem, wie der Gesell das ungefähr gedacht hat, könnte man das hinkriegen. Insofern denke ich, ist der Gesell heute interessant, weil der auch seine Ökonomie als eine natürliche Wirtschaftsordnung beschrieben hat, womit er so ein bisschen eine Flanke auch aufgemacht hat in die Ökologiebewegung. Und das hat immer mal wieder Konjunkturen auch, ja, dieses Konstrukt von ihm der natürlichen Wirtschaftsordnung mit Schwundgeld, das als antikommunistische und antikapitalistische Utopie konzipiert ist. Das war die Vorstellung von Silvio Gesell. Ich glaube, das ist auch die Vorstellung von vielen seiner Anhänger. Also es gibt bestimmte anarchistische Kreise zum Beispiel, die sich explizit auf Gesell beziehen als den Ökonomen des Anarchismus, weil sie mit Marx den Stalinismus identifizieren, was ich so nicht korrekt finde, aber sie machen also eine Linie Marx, Marxismus, Stalinismus. Den lehnen sie ab, zu Recht, als autoritäres Vorstellung und meinen damit aber auch mit dem Marx nichts mehr zu tun haben zu müssen und greift dann auf den Silvio Gesell zurück, als den Ökonomen des Anarchismus. Silvio Gesell, der Marx des Anarchismus, gibt so ein Buch von dem Klaus Schmidt aus Berlin. Also das wäre die eine Variante von Kritik am Zins, am Finanzkapital. Und die andere wäre die von dem Marx. Wie würde denn der Marx das kritisieren? Und die ist natürlich eingebettet in eine Kritik an kapitalistischer Produktionsweise insgesamt und ist meines Erachtens, kann ich schon jetzt verraten, diejenige Kritik, die erstmal Begründungen liefern kann und zweitens Zusammenhänge herstellen kann, die man bei dem Gesell und bei diesen Vorstellungen von Marktwirtschaft ohne Kapital immer vermisst. Der Ausgangspunkt bei dem Silvio Gesell ist das Beklagen von dem Unfrieden in der Welt. Ja, die Ursache, dass es noch nie Bürger- und Völkerfrieden gab, schreibt er in seinem Buch Die natürliche Wirtschaftsordnung, sei das Bodenunrecht und das Metallgeld. Diese beiden Momente, das Metallgeld deshalb, weil die metallische Eigenschaft des Geldes, also er geht von Goldgeld aus, ne, die metallische Eigenschaft des Geldes ist der Grund dafür, dass es Zins gibt. Das ist also die Erklärung, die dort geliefert wird für den Zins. Und die führe dann zu, Zitat, einer Zweiteilung des Volks in Rentner und Lasttiere, die er für unnatürlich hält. Der Zins sei unnatürlich, wieder natürlich. Das wäre also ein unnatürliches Wachstum, was da immer unter Natur verstanden wird. Ist natürlich immer selbst von, natürlich sage ich jetzt, also ist selbst immer von der Gesellschaft abgezogen. Ja. Es ist halt die Vorstellung einer Ökonomie, die eher einer deutschen Eiche gleicht als dem Unkraut bei uns im Garten. Das vermehrt sich nämlich auch wie blöd. Ja. Also man hat da immer eine ganz bestimmte Vorstellung von Natur im Auge, die auch gar nicht irgendwie jetzt ausdifferenziert wird oder irgendwie begründet wird, sondern das wird naturwüchsig vorausgesetzt, dass das völlig klar ist, was da natürlich sei. So. Das heutige Metallgeld, sagt er dann aber wiederum, ist vollkommen dem Geld gleich, das schon im Altertum den Austausch der Waren vermittelte. Also die These ist, mit dem in die Welt kommen des Metallgeldes schon im Altertum beginnt sozusagen das Unheil. Das ermöglicht auch die Zinswirtschaft und das setzt sich fort wie heute. Historische Differenzen gibt es in diesem Weltbild nicht. Das ist dann auch ein Problem, denke ich, wenn er Zins immer auch als Wucher begreift, weil er damit überhaupt nicht den historischen Unterschied zwischen Wucher im Mittelalter und kapitalistischem Zins und Kredit versteht. Der kapitalistische Zins ist der vom Kapitalismus gebändigte Zins und nicht der mittelalterliche Wucher. Ja, da gibt es bestimmte gesellschaftliche Regularien im Kapitalismus, die den Zins sozusagen nicht gänzlich unter Kontrolle haben, aber die ihn in Bezug setzen zur Produktionsweise. Und das ist ein ganz anderer Mechanismus als der eines mittelalterlichen Wucherers, der ja vor dem Hintergrund einer ganz anderen Gesellschaft Geld verliehen hat. Es war ja keine kapitalistische Gesellschaft, keine warenproduzierende Gesellschaft im Mittelalter, sondern die funktioniert ja nach ganz anderen Regeln. Silvio Gesell sagt also, der Zins muss vom Geld abgeleitet werden. Wenn das Geld Metallgeld ist, hat man das Problem mit dem Zins. Was bietet sich dann also als Lösung an? Wenn man diesen Schluss macht, Metallgeld heißt Zins, Zins heißt Ungerechtigkeit, ungerecht ist, wenn das Volk in Rentner und Lasttiere aufgeteilt wird. Vielleicht noch da zu diesem Bild noch ein Wort. Die Rentner sind dann natürlich die Finanzkapitalisten, die Geldverleiher, und die Lasttiere sind alle anderen. Also sowohl die Arbeiter als auch alle produzierenden Unternehmer. Ne? Das ist also die Aufteilung, klassisch, wie man es kennt, von raffendem und schaffendem Kapital. Wie kann man das aufheben, wenn man sagt, im Geld liegt das Problem, man muss ein anderes Geld einführen. Man muss, sagt er dann, das Geld zu einer Ware herabstufen und das muss genauso verfaulen wie die Kartoffeln im Keller. Wie verfault Geld? Und zwar deshalb muss es das, damit der Anreiz, es zu horten, damit der wegfällt. Damit man permanent das Geld ausgeben muss. Ja, das ist die Idee. Dann ist das Geld wieder reduziert auf seine reine Vermittlungsfunktion von Handel, von Tausch. Und es kann nicht dazu kommen, dass man Zinsen nimmt, Geld verleiht und nach einem bestimmten Zeitraum wieder zurückbekommt, weil das ja dann weniger wert ist. Das Geld, wenn das wie eine Kartoffel im Keller fault, muss es also irgendwie weniger werden, das Geld. Jetzt hat es die natürliche Qualität mehr zu werden, also müssen wir ihm die nehmen. Wie macht man das? Man führt ein staatlich gegebenes Schwundgeld ein, das monatlich Abschläge bekommt. Da muss man dann so Märkchen draufkleben und wenn man heute 10 Euro hätte, hätte das dann zum Beispiel im nächsten Monat nur noch einen Wert von 9,90 Euro oder sowas. Ja? Das wird dann staatlich festgelegt. Damit will man verhindern, dass irgendjemand Geld hortet und zwingt sozusagen alle Teilnehmer an der Wirtschaft, ihr Geld permanent auszugeben. Vorausgesetzt ist dabei immer die Waren. Die Waren sind, schreibt er gleich am Anfang, das Gegebene, die Welt, der sich der Rest zu fügen hat. Also es ist ganz klar eine Vorstellung von Warenproduktion, von über Geld vermitteltem Tausch, von Konkurrenz, auch von Lohnarbeit und Unternehmern. Ich lese gleich ein Zitat vor, wo er das, sein Ideal nochmal beschreibt. Und man hat sozusagen eine Wirtschaft, die komplett wie die kapitalistische ist, nur hat sie keine Kreditsphäre und eben keinen Zins. Das ist das Ideal. Ich lese gerade mal vor, wie er das beschreibt in seiner natürlichen Wirtschaftsordnung. So verstehen wir also unter natürlicher Wirtschaft eine Ordnung, in der die Menschen den Wettstreit mit der ihnen von der Natur verliehenen Ausrüstung auf vollkommener Ebene auszufechten haben, wo darum dem Tüchtigsten die Führung zufällt, wo jedes Vorrecht aufgehoben ist und der Einzelne dem Eigennutz folgend geradeaus auf sein Ziel lossteuert, ohne sich in seiner Tatkraft durch Rücksichten ankränkeln zu lassen, die nicht zur Wirtschaft gehören, in denen er außerhalb ihrer immer noch frohen Dienste leisten kann. Also eine äußerst sozialdarwinistische, liberale Vorstellung von Warenproduktion. Ja. Die Konkurrenz muss entfesselt werden. Und sie darf nicht getrübt werden durch diese Monopolstellung dieser Finanzleute. Ja. Das ist der Kern der Vorstellung. Das andere Moment ist die Bodenverteilung, die ist auch interessant, weil man sagt, also dieses Eigentum an Grund und Boden ist auch ein gewaltiger Grund von Ungleichheit. Da ist die Idee dann die, der Staat kauft den Grundeigentümern den Boden ab und verpachtet ihn an den Meistbietenden, womit er meint, irgendwie gesellschaftliche Gleichheit, Ungleichheit aufheben zu können. Wenn man es an den Meistbietenden verpachtet, dann kann man sich ausrechnen, wer diesen Boden dann pachtet wird. Vielleicht der, der vorher viel Geld dafür gekriegt hat vom Staat. Das beißt sich auch ein bisschen damit, dass es andere Stellen gibt, wo steht, alle sollen den gleichen Boden bekommen und es soll also gemäß den Bedarfen der Landwirtschaft verteilt werden. Das beißt sich mit so einem Meistbietungsverfahren. Der Ausweg daraus ist die Freilandtheorie, wo die Überlegung einfach ist, man könne Freiland besetzen. Es gibt immer noch auf der Welt, das ist ungefähr so die Zeit von, also wie bei John Locke, ja, der hat das auch immer so geschrieben, in Amerika, nur da gibt es Land, das gehört niemand, da gibt es auch keine Menschen. Da kann man ja hin und dann kann man Arbeit durch Eigentum schaffen. Das ist hier auch so konzipiert, um aus diesem Problem rauszukommen. Ja, es gibt ein anderes Buch von ihm, das heißt dann Der abgebaute Staat. Ich schätze mit einem Grund, warum sich Anarchisten gerne drauf berufen, wo dann ein Bund der Mütter diese Staatsfunktion übernehmen soll, was die Funktion nicht besser macht. Ja, sie wird eine autoritäre Staatsfunktion bleiben, weil dieser Staat natürlich sein Staatsgebiet nach außen abschotten muss. Man müsste ja irgendwie die Unternehmer hindern dran, an echtes Geld zu kommen, was sie höchstwahrscheinlich unter den Bedingungen der Konkurrenz brauchen werden. Insofern muss man dieses Gebilde, das ist aber auch das Ideal, auch bei dem Proudhon, einer wirtschaftlichen abgeschlossenen Einheit, das muss man abschließen und dazu braucht es dann einen starken Staat. Das kann von mir aus auch der Bund der Mütter machen, wenn er bewaffnet ist. Ne? Auf die Rassengeschichten, die dem auch nochmal unterlegt sind, kann man vielleicht später nochmal eingehen. Die Grundstruktur ist meines Erachtens eine, die ja, Warenproduktion ist, ohne in der Vorstellung ohne Finanzkapital und ohne Kredit und ohne Zins. Die Fragen, die ich daran stellen würde, wären erstens, wenn Zins kritisiert wird, weil er arbeitsloses Einkommen ist, warum wird nicht Profit kritisiert, der genauso arbeitsloses Einkommen ist? Wie erklären Sie generell diesen Zins? Also es muss ja eine Erklärung dafür geben, eine ökonomische, die, also das mit dem metallische Qualität, würde ich sagen, das kann man als irgendwie Vernunftbegabter abhaken, das ist keine Erklärung, das ist eine Ausflucht, ja, aus einer natürlichen Qualität irgendwie einen gesellschaftlichen Dynamik herauszulesen, das ist nur dürftig. Dann hat man eben nicht die Gesellschaft verstanden, die diese Dynamik in dieses soziale Verhältnis, das dann eben Gold ist, hineinlegt. Also um diese Frage drückt man sich, aber man müsste ja trotzdem erklären, wie kann denn dieses Mehr zustande kommen? Wie kann denn eine Gesellschaft systematisch ein Mehr, also ein Mehr haben? Ja? Das ist auch eine Frage, die den Marx beschäftigt natürlich. Wie kann man systematischen Profit, systematischen Zins, wie kann man das erklären? Und der gleichzeitige Nichtverletzung von Äquivalententausch, was ja die zentrale Regel der bürgerlichen Gesellschaft ist. Komme ich bei dem Marx gleich nochmal drauf. Wie soll man, würde ich Gesell fragen, Unternehmen abhalten davon, Geld woanders zu leihen, zu horten? Was sollen die mit ihrem Geld machen, die Unternehmer? Die Unternehmer verkaufen ihre Waren mit Profit, auch im gesellschaftlichen System. Was machen sie denn mit dem Profit? Horten macht keinen Sinn. Wenn man Schwundgeld hortet, schwindet es, wie der Name sagt. Sie müssen es ausgeben. Wofür sollen sie es denn ausgeben, die Unternehmer? Das Problem stellt sich heute im Kapitalismus natürlich ganz genauso. Was passiert mit dem Geld, das die Produktion permanent ausschwitzt? Das muss reinvestiert werden, wegen dem Zwang zur Akkumulation. Was macht aber ein Unternehmer in einer gesellschaftlichen Gesellschaft mit diesem Geld? Er muss es reinvestieren. Ja, wie kann er es reinvestieren, wenn er nicht genügend Geld hat, zum Beispiel, um eine neue Anlage? Wenn jetzt Daimler in Gesells Wirtschaftsordnung produzieren würde und sie würden sagen, okay, wir müssen ein neues Band da installieren, wir haben jetzt Geld übrig, aber es reicht nicht dafür, für gleich ein neues Band. Wir können nur irgendwie vielleicht 5 neue Arbeiter erstmal anstellen oder ein bisschen mehr Rohstoffe kaufen. Dann vergammeln die Rohstoffe im Lager. Was macht man dann? In der kapitalistischen Ökonomie, man leiht sich Geld auf dem Markt, um reinvestieren zu können. Oder aber man legt das Geld selbst an und nimmt den Profit damit. Leiht es also jemand anderem, das überflüssige Geld, das man gerade hat. Das Problem bei Gesell ist, ja, dass es nach wie vor eine profitorientierte Wirtschaft gibt. Die machen nach wie vor Profit. Die nächste Frage, die man an ihn stellen müsste, ist ja, warum gibt es denn überhaupt Unternehmer? Da sagt er, naja, der Unternehmer leiht den Arbeitern seine Fabrik und die zahlen ihm dann irgendwie dafür was, dass sie wieder arbeiten und produzieren können. Ja, warum verkaufen die Arbeiter denn nicht die Produkte, die sie da produzieren, einfach selbst? Kleine Warenproduktion, ja. Weil sie gezwungen werden müssten vom Unternehmer, es an ihn zu einem bestimmten Preis zu geben. Ansonsten macht das Konstrukt von Unternehmern und Lohnarbeitern keinen Sinn. Es ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Es ist bei dem Proudhon ein bisschen anders. Der denkt das als einfache Addition von einzelnen Arbeitern, die dann irgendwie äquivalent austauschen. Bei Gesellen sind explizit Unternehmensstrukturen, alles ist erhalten. Ja. Dieser Unternehmer wäre doch bescheuert, wenn er das Geld in eine Schule stecken würde, weil er keinen Profit kriegt, wenn er mit einer Reinvestition Profit bekommen würde. Das würde ja nur dann funktionieren, wenn man diese Profitlogik aufheben würde. Oder aber der Bund der Mütter müsste mit Kaserne der Gewalt seine Unternehmer zwingen, dieses Geld nach da zu schaffen. Ja, und nicht zu reinvestieren. Solange man noch Unternehmensstrukturen hat, solange man mit Profit wirtschaftet und in Konkurrenz zueinander steht, ist das auch nicht die individuelle Entscheidung des Unternehmers, auch nicht in der gesellschaftlichen Ordnung, sondern es ist der Zwang, den die Dynamik dieser Warenproduktion, die auf Profit ausgerichtet ist, mit sich bringt. Da könnte der Staat jetzt sagen, okay, diesen Zwang schaffen wir dann ab. Das wäre dann eine andere Gesellschaftsordnung, als die, die ihm hier vorschwebt. Wenn man jetzt diese regionalen Tauschringe anguckt, gab es in Argentinien ja auch, als die Währung da zusammengebrochen ist und die Leute sich nicht so weit waren, politisch Geld aufzuheben und zu sagen, wir organisieren unsere Gemeinwesen sowieso anders als nach Geldregeln, also noch irgendwie an Geldregeln gebunden waren und gleichzeitig nicht an das gängige Geld kamen, ist das alles okay? Ich kritisiere das nicht. Ich kritisiere es nur dann, wenn es als eine antikapitalistische Utopie gedacht wird. Dann kann auch das mit dem Region, also dann ist ja das Regional schon, wie das Wort sagt, eine Beschränkung gegenüber dem Universalismus von kapitalistischen Verhältnissen. Warum soll man, wenn das eine fortschrittliche, emanzipierte Aufhebung von Kapital sein soll, hinter die universalistischen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft zurück? In regionale Ringe. Das macht irgendwie lokal Sinn, sicher, ja, aber man soll sich nicht einbilden, dass das irgendwie eine antikapitalistische, gesamtgesellschaftlich denkbare Utopie ist. Die hat solche Widersprüche in sich, dass sie den Kapitalismus, wie der Marx mal vor dem Proudhon gesagt hat, zur Vordertür rauswirft und zur Hintertür wieder reinholt. Wenn es als gesamtgesellschaftliches gedacht ist und nicht irgendwie so eine regionale Geschichte. Die will ich hier gar nicht kritisieren, das greife ich hier nicht an. Gut, die weiteren Fragen wären, wenn Kredit erstmal nicht vorgesehen ist aufgrund von diesen Schwinden, wie eine kontinuierliche Produktion gewährleistet sein soll, die notwendig ist. Unter kapitalistischen Bedingungen. Nochmal die Frage, warum gibt es überhaupt Unternehmer und Lohnarbeiter? Warum ist Profit etwas Gutes und Zins etwas Schlechtes? Ja, die Logik des Profits an der Stelle ist genau dieselbe wie die von Zins, nämlich es muss akkumuliert werden. Der Zwang zur Akkumulation ist damit gesetzt, wenn man Profitlogik hat. Warum braucht es überhaupt für eine Ökonomie, die sich als antikapitalistische und ich nehme mal an, als fortschrittliche begreifen will, warum braucht es da Ware und Geld? Ist mir völlig uneinsichtig. Warum ist da, also Silvio Gesell hat natürlich eine Antwort. Ne? Es braucht Ware, Geld, Konkurrenz und Wettbewerb, weil wir schon genug Faule, Schlendrian und sonst was haben und wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann haben wir die ganzen Faulenzer auf der Pelle hängen. Ja, also das ist ungefähr so ein Argument, wie es jeder bürgerliche Ökonom selbstverständlich auch vorbringt. Da sagt der Mensch ist von Natur aus faul. Wenn es keinen Wettbewerb gibt, wenn er nicht gezwungen wird, über Wettbewerb sich sein Brot in diesem sozialdarwinistisch konzipierten Konkurrenzkampf zu verdienen, ja, dann wird er eben faul und schafft nichts. Das ist erstmal die Grundvorstellung. Mit Emanzipation oder Freiheit oder sowas, was ja im Titel immer geführt wird, Freigeld, Freiland und so, hat das meines Erachtens nicht so viel zu tun. Ich setze den Marx dagegen. Und Silvio Gesell schreibt so schön, der Marx hätte sich nie um das Problem des Geldes gekümmert, er hätte also keine 5 Minuten daran verschwendet, über das Geld nachzudenken, geschweige denn da was zu geschrieben. Wellendag ist da ein bisschen besser. Der Marx hat sich relativ viel Gedanken über das Geld gemacht. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, was war denn sein Anspruch in der Kritik der politischen Ökonomie? Der Anspruch war, eine Kritik an dieser Gesellschaftsordnung zu leisten, indem man sie begreift. Und was wollte er da begreifen? Was gilt es zu erklären, was die bürgerliche Ökonomie auch nicht erklärt? Wie kann es zu diesem Mehr kommen? Wie kann es zu Profit kommen? Und zwar systematisch und permanent und notwendig. Ja? Sobald es nicht zu Profit kommt in dieser Wirtschaft, ist Nullwachstum und dann ist man in der Krise. Es gibt einen immanenten Zwang, wird die Konkurrenz vermittelt, Profit zu machen. Wie lässt sich der erklären? Die bürgerliche Ökonomie hat dafür keine sinnvolle Erklärung. Und ich meine, an der Frage hängt auch, wie lässt sich Zins erklären? Und wie lässt sich Zins so erklären, dass es eine nachvollziehbare, rationale Begründung ist und nicht irgendwas Mystisches, was an irgendeine Qualität, natürliche Qualität von irgendetwas gekoppelt ist? Wie lässt sich das erklären? Und seine Erklärung ist die, das lässt sich nur über menschliche Arbeitskraft erklären. Aller Profit, der gemacht wird, muss von menschlicher Arbeitskraft produziert werden. In Form von Mehrwert erstmal, so wie er das diskutiert. Und der Mehrwert als das, was die unbezahlte Arbeitskraft dann produziert, ist das einzige, also mir auch plausible Erklärungsmuster, um rauszukommen aus dieser Betrugserklärung, ja, dass Profit eben Betrug ist. Ja, der eine nimmt halt mehr vom anderen und dann ist es Betrug. So lässt sich aber ein gesamtgesellschaftlicher Austausch nicht erklären. Man muss erklären können, als bürgerlicher Ökonom, wie auf der einen Seite bei Einhaltung der Vertragsgesetze des äquivalenten Tauschs, des gleichwertigen Tauschs, wie bei Einhaltung des äquivalenten Tauschs dennoch dazu kommen kann, dass ganz legal permanent immer mehr rauskommt hinten. Und seine Erklärung, mir ist bislang keine plausiblere untergekommen, ist die, das muss über die menschliche Arbeitskraft, über den Gebrauch der menschlichen Arbeitskraft geschehen. Und dann hat er eine relativ komplizierte Argumentation, wie man dann von der Kategorie des Werts vermittelt über das Geld zu Profitkategorien kommt und dann zu Zins und Rente. Das heißt, die meines Erachtens begründete These bei dem Marx ist, Zins und Rente, Bodenrente, sind abgeleitete Formen vom Mehrwert. Alles mehr, was in dieser Gesellschaft produziert wird, muss irgendwie über Arbeit produziert werden. Und dann muss es eine Form von Umverteilung auf diese verschiedenen Einkommensformen geben. Auf den Zins, auf den Profit, auf die Rente. Das heißt, der Zins ist nichts anderes als über einen gesellschaftlichen Prozess, der planlos verläuft, umverteilter Mehrwert. Insofern ist der Zins auch gesamtgesellschaftlich betrachtet natürlich nicht unabhängig von Arbeit. Am Einzelfall betrachtet, an der Oberfläche, wo alles als falscher Schein erscheint, ist es so, der Bankier verleiht Geld und kriegt irgendwann mehr Geld und arbeitet dafür nichts, jetzt mal ganz grob gesprochen. Das ist aber die Oberfläche der Gesellschaft, ja, die gesamtgesellschaftlich betrachtet muss das abhängig sein von Arbeit. Und wir erleben gerade mit dieser Krise, dass der Zusammenhang auch wieder sich ein Stück weit herstellt, gewaltsam als Krise. Weil, das ist das andere, was das Anliegen von dem Marx ist zu erklären, wie kann man diese Verselbstständigungen erklären? Diese Verselbstständigungen, die er auch schon erlebt hat. Was wir erleben, ist ja nichts Neues, ne? Dass es Finanzblasen gibt und dass es Versicherungen und Wetten auf eine Wette gibt, dass da ein Profit gemacht wird, wenn das Schiff aus Indien zurückkommt. So eine Krise hat der Marx genau auch erlebt in den 50er Jahren. Ne? Er hat zugesehen, wie sich diese Blase irgendwie aufgeblasen hat an Spekulationsgeschäften und man konnte darauf warten, haben wir ja auch gemacht vor ein paar Jahren, gewartet, dass sie platzt. Und sie ist geplatzt. Man kann es natürlich nicht voraussagen, wann, aber man kann natürlich sagen, sie wird platzen. So, das konnte man damals auch schon machen. Und wie kann es zu dieser Verselbstständigung kommen? Das ist auch nochmal eine Frage, die ihn umtreibt und die hängt meines Erachtens an dem Verhältnis von Ware und Geld. Fängt ja auch seine Kritik der politischen Ökonomie an mit der Ware und dann dem Wert, dem Geld. Weil das Problem ist, in dieser nicht geplanten anarchischen Produktionsweise wie im Kapitalismus, dass sie auf der einen Seite auf Wert beruht, aber den Wert nicht unmittelbar feststellen kann. im doppelten Wortsinn. Ja? Nicht fixieren, nicht feststellen. Dazu braucht es das Geld. Und mit das Geld als Ausdruck von diesem widersprüchlichen Verhältnis. Also es gibt keine, wäre es auch eine These, die würde ich teilen, keine Werttheorie ohne Geldtheorie, keine Wertbestimmung ohne Geld. Und mit dem Geld hat man schon eine erste Form von Verselbstständigung drin in dem ökonomischen Verhältnis, die sich hoch potenzieren kann bis zu dem Verhältnis aus Geld wird mehr Geld. Das ist für Marx sozusagen der ultimative Kapitalfetisch. Die fetischistischste Gestalt, in der einem Ökonomie erscheinen kann. Gegenstrich, aus Geld wird mehr Geld. Zauberei, die Macht des Juden, die Macht des Betanz, was weiß ich. Ja? Alles irgendwie Spinnereien, aber es erscheint so an der Oberfläche. Es wird aus Geld mehr Geld. Ja? Und diese Verselbstständigung, denen war er auch auf der Spur. Das macht er durch das ganze Kapital hindurch und die ermöglichen eben auch mit dieser Arbeitsteilung in der kapitalistischen Produktionsweise, dass ich zum Beispiel diese Sphären auseinandertrenne. Er beschreibt es so, also, dass jeder kapitalistische Unternehmer braucht eine Abteilung, die ihm irgendwie die Kredite besorgt und das mit den Krediten regelt und so weiter. Irgendwann einmal hat es aus der Arbeitsteilung der bürgerlichen Gesellschaft heraus Sinn gemacht, das an einen gesonderten Sektor zu vergeben. Was wir erleben im Moment ist ja eigentlich schon wieder die Vermischung von alledem. Ja? Die wunderbare, gefeierte Realwirtschaft wie Daimler, VW, BMW, haben ja auch Siemens, ja, haben alle ihre eigene Finanzsparte, mit der sie nebenbei bemerkt mehr Profite machen als mit ihrer Realwirtschaft. Ja? Also wir erleben ja sozusagen schon wieder das Umgekehrte, dass sich das schon wieder auch zurückvermengt. Aber dieses Geschäft kann sich verselbstständigen. Es kann sich immer ein Stück weit verselbstständigen, bis es zur Krise kommt, an der, das sagt ja dann sogar die bürgerliche Ökonomie, die Preise sich wieder den Werten annähern. So haben sie ja immer gesagt jetzt in den letzten 2 Jahren, obwohl sie das vor ihrem Hintergrund ihrer Theorie gar nicht sagen dürften. Subjektive Wertlehre kann das gar nicht erklären, dass sich die Preise wieder den Werten annähern. Die Preise sind Ausdruck des Werts, Punkt. Aber in dieser Krise ist genau so plötzlich wieder gesprochen worden. Und das ist gar nicht verwunderlich, weil es eben diesen notwendigen Zusammenhang gibt zwischen der Finanzsphäre und dem produktiven Sektor der Wertproduktion. Und die These von dem Marx ist meines Erachtens die begründete These, das kann man hier jetzt ja nicht in Gänze ausführen. Kapitalistische Produktion ist notwendig Mehrwertproduktion, ist notwendig immer, also es muss immer Profit gemacht werden und sie braucht notwendig Kredit und Zins. Und umgekehrt würde ich sagen, die Kredit und Zins braucht notwendig kapitalistische Mehrwertproduktion. Die hängen notwendig miteinander zusammen. Insofern ist das, wo stand es hier in dieser rosa Zeitung, stand unten, der Irrsinn, ökonomisch ist das kein Irrsinn, was da passiert. Das ist auch nicht irrsinnig, was diese Banker da gemacht haben. Sie haben genau das gemacht, was ihre Funktion ist. Ja? Auf Teufel komm raus, Profite zu machen. Und wenn das möglich war, es auf diese riskante Weise zu machen, dann haben sie es gemacht. Ja? Das gehört zu diesem kapitalistischen Produktionsweise dazu. Und das wird sie begleiten, solange sie gibt, wäre meine Prophezeiung. Ja, das kann man natürlich immer versuchen, staatlich ein bisschen einzudämmen und sowas. Das geschieht ja jetzt auch. Muss man gucken, wie lange das hält, wie viele Ausweichmöglichkeiten das gibt, ja, ob sie sich international einigen können, weil national geht es ja nicht. Die Frau Merkel kann es nicht alleine beschließen, auch Obama nicht und so. Ja, es müsste mindestens international irgendwie beschlossen werden, das Ganze vielleicht ein Stück einzugrenzen. Los wird man das Problem nicht, weil es notwendig zusammenhängt. Es ist keine kapitalistische, profitorientierte, auf Akkumulation ausgehende Warenproduktion denkbar ohne Kreditsphäre, ohne Zins und Kredit. Und damit hat man sich eingekauft, diese Verselbstständigung von dieser Sphäre auch, diese tendenzielle, mögliche. Ja. Das heißt, wenn man zurückkommen würde zu der Frage, ob sich das Finanzkapital abschaffen lässt, dann würde der Marx sicher antworten, ja, aber nicht allein. Der Zins lässt sich abschaffen, das Geld lässt sich abschaffen. Aber dann würde er sagen, wenn ihr nur das Kapital abschaffen wollt, aber Geld, Warenproduktion, Konkurrenz, Akkumulation beibehaltet, dann werdet ihr auch wieder Kapital haben. Und da kann kein Staat verhindern, weil das in dieser immanenten ökonomischen Dynamik drinsteckt. Ja? Also muss es grundsätzlicher sein. Dann muss man sagen, okay, dann muss man eben das Kapitalverhältnis abschaffen. Ja? Aber eines dieser Momente alleine, nur den Zins, nur, was fällt einem da ein, den Staat, nur das juristische Privateigentum, das wäre es nicht. Ja? Sondern das Kapitalverhältnis mit seiner Dynamik als solches ist das Problem. Und solange das nicht überwunden ist, hat man immer wieder diese Mechanismen am Werken. Das wäre sein Argument. Und insofern wäre dieses Rädchen zu drehen, den Zins zu versuchen abzuschaffen, das würde schiefgehen. Ja. Also man kann sich vielleicht, kühner Sprung jetzt, an diesen staatssozialistischen Ökonomien versuchen, nochmal klarzumachen, die auch versucht haben, eine sozialistische Ökonomie zu machen innerhalb kapitalistischer Weltmarktzusammenhänge. Und auch die haben natürlich versucht, irgendwie mit ihrem Geldproblem umzugehen. Was war das Ergebnis? Sie haben eine doppelte Währung gehabt. Sie haben eine Binnenwährung gehabt, ne? Weil es Plastikgeld da. Und sie haben eine richtige Währung gebraucht, sage ich jetzt mal, ein bisschen fetischistisch, ja, um das zu kaufen, was sie auf dem Weltmarkt gebraucht haben. Ne? Und das kann kein Staat loswerden. Es kann auch kein Staat sozusagen die ökonomische Potenz seiner Währung, die kann ein Staat doch nicht garantieren. Dann würde ja Albanien jetzt, sagen wir mal, ein Gesetz erlassen, dass jetzt der albanische Lek die Weltwährung wird. Ja, können sie ja mal machen. Ja, die werden wahrscheinlich nicht mal schaffen, dass ihre eigenen Unternehmer Waren in Lek bezahlen, sondern die bezahlen sie in Dollar und in Euro. Ja, so viel zur Potenz des Staates auch an der Stelle, die man da nicht überschätzen darf. Ja, das merkt man denen jetzt ja auch an. Wir können die Boni der Banker nicht abschaffen, sagen irgendwie die Staatsoberhäupter, weil die sonst irgendwie machen unser Land dann, wir haben dann ein Konkurrenzproblem, weil die dann alle aus London verschwinden und so weiter. Ja. Also wo da welche Dynamik sitzt, das muss man sich genauer angucken. Und ich würde das den ganzen Zinskritikern vorwerfen, dass sie sich eigentlich nicht wirklich mit dieser innerkapitalistischen Dynamik beschäftigt haben und insofern dann auch die falschen Lösungsvorschläge präsentieren. Und dass sie bereit sind, hinter das, was an Universalismus, an Gleichheit und Freiheit im Kapitalismus erreicht ist, ganz einfach mal zurückzufallen. Ja, wo ich irgendwie dann auch immer so eine Geschmacksgrenze wäre dann da schon erreicht. Ja. Zu sagen, also jegliche Formen von regionalen Abschlüssen, ja, Sozialismus in einem Land oder irgendwie sowas, ja, das ist tabu, finde ich. Also nachdem man jetzt schon mal eine universale Weltgesellschaft hat, in völlig verkehrter Form und mit brutalen Herrschaftsformen, aber dahinter zurück, das kann nicht mehr die Utopie sein. So. Geschweige denn Rasselehren und irgendwas, was alles auch da dran hängt. Aber das ist nicht systematisch wirklich ein Moment in dieser Ökonomie, deshalb lasse ich das beiseite. Selbstverständlich hat Silvio Gesell auch eine Rassenlehre gehabt. Der Agrat war der neue Mensch und selbstverständlich war es nur Arien erlaubt, in dieser Gartenkolonie Mitglied zu werden und so. Das lasse ich jetzt alles beiseite, ne, weil es nicht unbedingt systematisch zu diesem Konstrukt gehören muss. Es gehörte historisch immer dazu, bei Proudhon genauso. So. Und da ist natürlich jede bürgerliche Gesellschaft emanzipierter dagegen.